Als er fort war, stand ich noch eine Zeit lang mitten im Zimmer und stierte gedankenlos auf den Fenstervorhang. Plötzlich erlosch die Deckenlampe. Durchgebrannt, dachte ich. Aber als ich aus dem Fenster lugte, sah ich auch die Umrisse sämtlicher Sanatoriumsgebäude im Dunkeln liegen. Selbst die fernen Lampen, die sonst von der Autobahnabfahrt herüberblinkten, waren aus. Offensichtlich also eine größere Havarie. Ich hatte keine Lust, nach einer Taschenlampe oder Kerze herumzulaufen. Die Uhr zeigte 11, ich zog die Fenstervorhänge auf, um mich im schwachen Licht des Mondes auszuziehen und dann in mein kleines Badezimmer unter die Dusche zu gehen. Ich wollte statt des Pyjamas meinen Hausmantel anziehen, öffnete den Kleiderschrank und erstarrte. Da stand einer drin. Klein, dick, fast glatzköpfig, reglos wie eine Statue und hielt einen Finger vor den Mund. »Adelaide«, raunte ich, als ich Gramer erkannte, sprach aber nicht weiter, weil er mir mit dem Finger drohte. Schweigend wies er aufs Fenster. Da ich mich nicht rührte, ließ er sich auf alle Viere nieder und kroch aus dem Schrank um den Schreibtisch herum zum Fenster, wo er, immer in gebückter Haltung, sorgfältig wieder die Vorhänge zuzog. Es wurde so finster, dass ich gerade noch ausmachen konnte, wie er auf den Knien zum Schrank zurückkehrte und einen flachen Quader hervorzog, den ich, als mein Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, als einen kleinen Koffer erkannte. Gramer klappte ihn auf, zog irgendwelche Schnüre und Strippen heraus und steckte etwas zusammen. Es gab einen Klick, und Gramer, immer noch auf dem Teppich hockend, wisperte mir zu. »Setzen Sie sich zu mir, Tichy, dann reden wir miteinander.« Ich war so verblüfft, dass ich kein Wort herausbrachte, setzte mich aber hin. Gramer rückte heran, dass unsere Knie sich berührten, und sagte leise, aber nicht mehr flüsternd, »Wir haben mindestens 45 Minuten, wenn nicht gar eine Stunde, ehe der Strom wiederkommt. Ein Teil der Abhöranlage hat ein eigenes Aggregat, aber nur für Idioten. Wir sind erstklassig abgeschirmt. Sie können Gramer zu mir sagen, Tichy. Sie haben sich ja schon eingewöhnt.« »Wer sind Sie?« fragte ich und hörte ihn daraufhin leise lachen. »Ihr Schutzengel!« »Wieso das? Sie stecken doch schon lange hier, nicht wahr? Woher konnten Sie wissen, dass ich herkommen würde? Tarantoga hat doch die Neugier, ist die erste Stufe in die Hölle«, sprach Gramer verträglich. »Lassen wir mal beiseite, woher, wie und warum. Wir haben wichtigere Dinge am Hals. Zuerst einmal rate ich Ihnen davon ab, dem Wunsche Shapiros zu folgen. Eine schlimmere Wahl könnten Sie gar nicht treffen.« Ich sagte nichts dazu, und Gramer schlug wieder sein leises Gelächter an. Er war sichtlich bester Laune. Seine Stimme klang anders, nicht mehr schleppend wie bisher. Er wurde nicht weitschweifig, sicher war er alles andere als dämlich. »Sie halten mich für den Vertreter eines fremden Geheimdienstes, was?« fragte er und schlug mir vertraulich auf die Schulter. »Ich kann verstehen, dass ich in Ihnen 18-faches Misstrauen errege, aber ich will sogleich Ihren Verstand ansprechen. Nehmen wir an, Sie folgen Shapiros gutem Rat. Man nimmt Sie in die Mangel, natürlich keinerlei Quälerei, Gott behüte. Sie werden in der dortigen Klinik behandelt, wie der Präsident. Man zieht aus Ihrem Kopf, aus der rechten Hälfte, etwas heraus oder auch nicht. Von Wichtigkeit wird das ohnehin nicht sein, weil das Verdikt bereits feststeht.« »Was für ein Verdikt?« »Die Diagnose. Der Befund der wissenschaftlichen Auskultation. Und es macht keinen Unterschied, ob diese nun über den Arm, das Bein oder die Ferse angestellt worden ist. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, dann erfahren Sie alles. Alles, was bereits bekannt ist.« Er machte eine kleine Pause, als warte er mein Einverständnis ab. Wir saßen im Dunkeln, bis ich plötzlich feststellte, Dr. Hose könnte kommen. »Nein, niemand kann kommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir spielen hier nicht Indianer. Hören Sie mich endlich an. Auf dem Mond haben sich die Programme verschiedener Seiten ineinander verkeilt und verbissen. Sie haben sich vermischt, und wer als Erster angefangen hat, ist unwichtig. Zumindest jetzt. Im Effekt ist dort, wenn ich es einfach ausdrücken soll, eine Art die Oberfläche überziehender Krebs entstanden. Gegenseitige, ungeordnete Vernichtung, verschiedene Phasen unterschiedlicher Simulation und Rüstungsproduktion, alles wieder verschieden in den jeweiligen Sektoren. Das hat einander durchdrungen, überlagert, angegriffen, gekontert, nennen Sie es, wie Sie wollen. Der Mond ist also übergeschnappt? Gewissermaßen, in gewissem Sinne. Zur gleichen Zeit jedoch, als das Programmierte und das aus den Programmen Entstandene in Trümmer ging, setzten völlig neue Prozesse ein, die niemand vermuten konnte. Auf der Erde absolut niemand. Was für Prozesse? Gramer holte tief Luft. Was für Prozesse? Die erste Spur haben Sie mitgebracht. Den Staub auf meinem Raumanzug? Sie haben es erraten. Das sind keine Staubkörner, sondern Silikonpolymere. Wie die Fachleute behaupten, die Anfänger einer Ordogenese, einer Nekroorganisation. Man hat dafür schon viele Fachausdrücke erfunden. Jedenfalls stellt das, was dort geschieht, für die Erde keinerlei Bedrohung dar, ruft aber eben durch seine Harmlosigkeit eine Gefahr auf den Plan, die sich die Agentur nicht wünscht. Ich verstehe nicht. Die Agentur steht auf Wacht für die Doktrin der Unkenntnis, nicht wahr? Es gibt Staaten, die diese Doktrin, diese ganze Geschichte mit der Auslagerung der Rüstung auf dem Mond, zu Fall bringen wollen. Nun, das ist nicht richtig ausgedrückt, es ist komplizierter. Es gibt verschiedene Pressure Groups und Geschäftsinteressen. Die einen wollen die Panik unter der Schlagzeile Invasion vom Mond weiter anheizen, damit innerhalb oder außerhalb der UNO eine Koalition entsteht, die bereit ist, gegen den Mond loszuschlagen. Entweder auf traditionelle, also thermonukleare Weise oder, weniger klassisch, mit der neuen, kolaptischen Methode. Fragen Sie mich jetzt nicht, worum es sich bei dieser Technik handelt. Wir können ein andermal darüber reden. Es geht diesen Gruppen also darum, in großem Maßstab zu rüsten, aus einer allgemeinen, irdischen, supranationalen Staatsräson. Denn wenn eine Invasion droht, muss sie im Keim erstickt werden. Aber die Agentur will das nicht. Die Agentur ist selbst in sich zerstritten. Jede dieser widersprüchlichen Interessen hat ihre Lobby. Anders konnte es ja auch gar nicht sein. Ein großer, vielleicht der höchste Trumpf in diesem Spiel sind Sie. Ich? Durch mein Unglück? Genau. Was Shapiro und sein Team aus Ihnen herausholen, lässt sich ja nicht nachprüfen. Außer einigen wenigen wird niemand wissen, ob tatsächlich aussagekräftige, definitive Informationen gewonnen wurden oder ob man einfach erklärt, man habe sie gewonnen und lege sie der Öffentlichkeit oder meinetwegen zuerst dem Sicherheitsrat vor. Übrigens spielt es keine Rolle, wer zuerst informiert wird. Es geht darum, dass niemand, Sie eingeschlossen, feststellen kann, ob es Wahrheit oder Lüge ist. Dann wird es wohl Lüge sein, dass Sie vorhin sagten, die Diagnose stehe bereits fest. Danach sieht es aus. Ich bin nicht allwissend. Jedenfalls kann man gegen sie keine Gewalt anwenden. Wieso nicht? Shapiro sprach doch von diesen Anschlägen. Sie waren inszeniert, Herr Tichy. Selbstverständlich. Aber sie waren so arrangiert, dass sie mit dem Leben davonkamen, denn andernfalls hätte keiner etwas davon gehabt. Von wem gingen sie aus? Von verschiedener Seite, in verschiedener Absicht. Zu Anfang spontan, wenn wir es so nennen wollen, und in der Absicht, sie zu haben, dann aber, als diesen Versuchen begegnet wurde, als Mittel, sie einzuschüchtern, zu erschrecken und weich zu kriegen, damit sie sich in die herzliche Umarmung Shapiros stürzen. Warten Sie mal, Gramer. Wollte man mich nun entführen oder nicht? Sie denken zu eng. Anfangs wollte natürlich jemand, aber das misslang. Und dann besann man sich in der Agentur, dass man nicht warten durfte, bis es wieder einer versuchte. Die Agentur, das heißt das Exekutivorgan ihres sogenannten Missionsabschirmdienstes, gab zu ihrem Heile einige Vorführungen. Sie hat mich also zuerst beschützt und dann überfallen, ja? Erst war es real und nachher inszeniert? Genau. Na schön. Nehmen wir an, ich lasse mich dennoch untersuchen. Was folgt daraus? Ein Bridge- oder Pokerspiel. Wieso? Das große Reizen fängt an. Vorauszusehen ist nur der Beginn, dann nichts mehr. Dass auf dem Mond nicht alles läuft, wie es laufen sollte, ist bereits klar. Nun besteht die Alternative. Bildet sich dort eine Gefahr für die Erde heraus oder nicht? Bisher deutet alles darauf hin, dass keinerlei Gefahr vorhanden ist und es nach sehr vorsichtigen Schätzungen auch für die nächsten paar Jahrhunderte nicht sein wird, vielleicht auch für Tausende oder gar Millionen Jahre nicht. Aber auf solch einen Zeitraum ist Politik nicht berechnet. Bis zum Jahre 3000 jedenfalls kann man ruhig schlafen. Aber wer wird dann ruhig schlafen wollen? Ein ungefährlicher Mond wird ebenso gebraucht, von anderen Interessengruppen. Um was zu tun? Um zu erklären. Kein Staat besitzt dort noch irgendwelche Arsenale. Dort ist nichts mehr. Das ganze Mondprojekt ist geplatzt. Die Genfer Verträge haben ihren Sinn und ihre Gültigkeit verloren. Es ist notwendig, zu Clausewitz zurückzukehren. Ja, aber Gramer, daraus folgt doch, dass so oder so alles ein schlimmes Ende nimmt. Droht eine Invasion, muss man sich gegen den Mond rüsten. Droht sie nicht, muss man auf alte Weise nach irdischer Art rüsten, nicht wahr? Jawohl. Sie sind völlig im Bilde. So sieht es aus. Eine schöne Bilanz. Dann ist das Geheimnis, das in meinem Kopf steckt, ja keinen roten Heller wert. Da irren Sie sich. Gemäß dem, was als Ergebnis der Untersuchung Ihrer Person verkündet wird, lassen sich vielfältige Modelle schaffen. Was für Modelle? Nach unserer Computersimulation mindestens 20 unterschiedliche. Das wird vom Untersuchungsergebnis abhängen. Nicht vom wirklichen Ergebnis, sondern von dem, was als solches ausgegeben wird. Und Sie wissen das nicht? Nein, denn dort weiß man es selbst noch nicht. Auch in Shapiros Team herrscht keine Einmütigkeit. Auch dort sind die widersprüchlichen Interessen repräsentiert. Es ist nicht so, dass sie hundertprozentigen Schwindel veröffentlichen. Das schaffen sie nicht. Sie könnten es nur, wenn sie eine absolut verlässliche, sichere Konspiration bildeten, gewöhnliche käufliche Fälscher wären. Aber das sind sie nicht. Sie können nicht einmal von vornherein die Möglichkeit ausschließen, dass im Laufe der Untersuchungen Sie, Tichy, zwar nichts davon erfahren, was in Ihrer rechten Halbkugel steckt, sich aber dennoch in das Pokerspiel einschalten. Wie das? Seien Sie doch kein Kind. Könnten Sie nicht hinterher an die New York Times, die Neue Zürcher oder sonst wohin schreiben, dass die Diagnose schön gefärbt, geklittert oder falschen Interpretationen entsprungen ist? Da wäre der Skandal fertig. Es reicht aus, dass Sie die Diagnose nur in Frage stellen und sogleich werden sich bedeutende Fachleute wie eine Mauer hinter Sie stellen und neue Untersuchungen verlangen. Dann wird sich nicht einmal mehr der Teufel auskennen. Da Sie dies so durchschauen, warum sehen es dann Shapiros Leute nicht? Was können Sie denn in der entstandenen Situation anderes tun, als Sie zu den Untersuchungen zu beschwatzen? Alle stecken, obwohl Sie auf verschiedenen Positionen stehen, in einer Zwangslage. Und wenn ich umgebracht würde? Dann wäre es auch nicht gut. Selbst wenn Sie lupenrein Selbstmord begehen würden, verbreitete sich über die ganze Welt der Verdacht, Sie seien ermordet worden. Ich glaube nicht, dass sich nicht wiederholen ließe, was mir auf dem Mond gelungen ist. Shapiro sagte zwar, man habe es versucht und es sei nichts herausgekommen, aber solche Expeditionen lassen sich doch immer wieder machen. Gewiss. Aber auch das ist ein Labyrinth. Das wundert Sie? Tichy, wir haben nicht mehr viel Zeit. Fälschen lässt sich absolut alles, auch die Ergebnisse von Mondflügen. Weltweit ist ein komplettes Patt entstanden. Es gibt keinerlei Spielraum, der die Erhaltung des Friedens garantiert. Es gibt nur verschiedene Arten des Risikos. Und was raten Sie mir als mein Schutzengel? Ich rate Ihnen, auf niemandes Ratschläge zu hören. Auch die meinen brauchen Sie nicht zu beachten. Ich vertrete bestimmte Interessen. Daraus mache ich gar kein Hehl. Mich hat weder der Herrgott noch die Vorsehung zu Ihnen geschickt, sondern eine Seite, der nicht an einer Wiederaufnahme der Rüstung gelegen ist. Nehmen wir es an. Was soll ich den Empfehlungen dieser Seite zufolge tun? Vorläufig nichts, gar nichts. Bleiben Sie hier sitzen. Rufen Sie Shapiro nicht an. Treffen Sie sich weiter mit dem verrückten alten Gramer. In den nächsten paar Wochen oder gar nur Tagen werden wir weitersehen. Warum soll ich Ihnen glauben? Ich sagte schon, dass Sie mir überhaupt nicht zu glauben brauchen und habe nur die allgemeine Lage skizziert. Das Einzige, was sich tun ließ, war, auf ein Stündchen das zuständige Hauptumspannwerk ausfallen zu lassen. Jetzt aber nehme ich meinen elektronischen Krempel und gehe zu Bett, denn immerhin bin ich ein Millionär, der unter Depressionen leidet. Wussten Sie das nicht? Auf Wiedersehen, Jonathan. Auf Wiedersehen, Adelaide. Gramer kroch zur Tür und öffnete sie einen Spalt breit. Auf dem Flur stand jemand und machte ihm, wie ich zu sehen glaubte, ein Zeichen. Gramer erhob sich, trat hinaus und schloss hinter sich leise die Tür. Auf dem Fußboden, dort, wo Gramer gesessen hatte, blinkte etwas wie ein abgeplatterter Ring. Ich sah ihn mir näher an. In der Öffnung steckte ein Papierröllchen. Ich wickelte es auseinander. Für den Notfall teilten krumme, wie in großer Eile geschriebene Buchstaben mit. Ich warf das Papier weg und suchte den Ring anzustecken. Er war von einem grauen, metallischen Glanz, sonderbar schwer wie von Blei. Auf einer Seite ausgebaucht, wie eine Bohne mit einem winzigen Loch, mit einer spitzen Nadel hineingestochen. Er passte an keinen anderen Finger als an den kleinen. Ich weiß nicht, warum dieser Ring mich stärker beunruhigte als die beiden vorausgegangenen Besuche. Wozu mochte er dienen? Ich fuhr mit ihm über die Fensterscheibe, aber er hinterließ weder eine Spur noch einen Ritz. Zuletzt leckte ich sogar darin. Er schmeckte salzig. Sollte ich ihn anstecken oder nicht? Ich tat es schließlich. Es machte einige Mühe, dann sah ich nach der Uhr. Mitternacht war vorüber, der Schlaf aber wollte nicht kommen. Sorge bereitete mir sogar, dass linker Arm und linkes Bein sich so ruhig verhielten, und im Halbschlaf kam mir ihre Untätigkeit schon wie eine weitere Falle vor, die mir diesmal von innen hergestellt wurde. Wie es zuweilen vorkommt, träumte ich, ich könne nicht einschlafen, oder ich war eingeschlafen und glaubte zu wachen. Ich weiß nicht, wie lange ich mich mit der Frage herumquälte, ob ich nun schlief oder nicht. Jedenfalls wurde es auf einmal heller. Der Morgengraut, dachte ich. Ein paar Stunden muss ich also doch geschlafen haben. Das Licht sickerte jedoch nicht durch die Fenstervorhänge, sondern drang unter der Tür hindurch, die auf den Korridor ging. Es war so verblüffend stark, als habe man einen mächtigen Scheinwerfer auf die Schwelle meines Zimmers gerichtet. Ich setzte mich im Bett auf. Tropfen rannen über den Fußboden. Kein Wasser, sondern etwas wie Quecksilber. Kügelchen, die über das Parkett rollten, sich zu einer Lache vereinigten und meinen Bettvorleger von drei Seiten umgaben. Unablässig verstärkt durch weitere Bäche, in denen diese seltsame metallische Flüssigkeit unter der Tür hindurch in mein Zimmer rann, bis der ganze Fußboden von einer Wand zur anderen wie ein Quecksilberspiegel glänzte. Ich schaltete die Nachttischlampe an. Nein, es war wohl doch kein Quecksilber. Die Farbe erinnerte eher an altersdunkles Silber. Als es fast schon den Bettvorleger wegschwemmte, ging draußen plötzlich das Licht aus. Gebückt saß ich da und sah mir mit großen Augen an, wie es mit diesem metallenen Sirup weiterging. Er bestand aus mikroskopisch kleinen Tropfen, die sich zu einem pilzförmigen, immer kräftiger in die Höhe quellenden Kuchen zusammenklumpten. Kein Zweifel, sagte ich mir, das kann nur ein Traum sein. Aber trotz dieser kategorischen Feststellung hatte ich nicht das geringste Verlangen, barfuß in dieses Zeug zu steigen. Verstört, zugleich aber weniger erstaunt, als vielmehr von einer stillen Genugtuung erfüllt, dass der lateinische Begriff des lebenden Silbers so gut auf dieses Phänomen passte. Es bewegte sich tatsächlich wie etwas Lebendiges, machte aber keinerlei Anstalten, sich zur Pflanze, zum Tier oder zu weiß Gott was für einem Monstrum zu bilden, sondern wurde zu einem bloßen Kokon, einem immer menschenähnlicheren Panzer oder vielmehr dessen schlampig ausgeführtem, löchrigem Abguss, auf dessen Vorderseite ein breiter Schlitz gähnte. Als ich mir später diese ganze Metamorphose ins Gedächtnis zu rufen suchte, erschien mir als passendster Vergleich der mit einem rückwärts laufenden Film. Zuerst hatte jemand eine kuriose Rüstung verfertigt und sie dann einer so starken Hitze ausgesetzt, dass das Metall sich verflüssigte. Nur dass dies vor meinen Augen eben den umgekehrten Verlauf nahm. Erst die Flüssigkeit, dann der sich daraus formende Hohlkörper, der eben doch kein Panzer war, seinen Glanz verlor, ein mattes Aussehen annahm und zunehmend an eine riesige Schaufensterpuppe erinnerte, mit einem Kopf ohne Haare, mit einem Gesicht ohne Nase und Mund, aber mit kleinen Öffnungen anstelle der Augen. Schließlich entstieg diesem ganzen Gewoge, von dem mir ganz wirr im Kopf wurde, eine überdimensionale Frauengestalt, oder besser gesagt eine Frauenstatue, innen leer, vorne offen und geräumig wie ein Schrank. Der Teufel soll mich holen, aber das Ding sonderte Bekleidung ab. Erst überzog es sich mit Weiß, wie mit Unterwäsche, dann legte sich darüber hellgrün ein Kleid, und da ich nun beruhigt war, dass alles nur ein Traum sein konnte, stand ich auf und näherte mich dem Phantom. Da wurde das grüne Kleid zum weißen Kittel. Das Gesicht nahm immer deutlichere Züge an, das Blondhaar verschwand unter einem weißen Schwesternhäubchen, gesäumt von scharlachrotem Samt. Das reicht, dachte ich, und war ernsthaft zum Aufwachen entschlossen. So was Blödes von Traum. Anfassen aber wollte ich das Traumbild lieber doch nicht. Unschlüssig stand ich da, sah mich im Zimmer um, musterte im Licht der Nachtlampe den Schreibtisch, die Fenstervorhänge und die Sessel. Dann sah ich wieder die Erscheinung an. Sie ähnelte stark der Schwester Didi, die ich häufig im Park und bei Dr. Hose gesehen hatte, war aber viel stärker und größer. »Tritt in mich ein«, sagte sie. »Dann kommst du hier raus. Du nimmst den Toyota des Doktors, das Tor steht offen. Erst musst du dich aber anziehen und Geld einstecken. Dann kannst du dir ein Ticket kaufen und zu Tarantoga fliegen. Na los, steh nicht rum wie Pik 7. Wenn du als Krankenschwester herumsteigst, hält dich keiner auf.« »Sie ist aber größer als du«, stotterte ich völlig benommen, nicht nur von ihren Worten, sondern auch davon, dass sie gar nicht mit dem Mund sprach. Die Stimme kam aus ihrem Körper, der sich von innen her geöffnet, den weißen Kittel beiseite geschlagen hatte und mir Einlass bot. Ob ich davon Gebrauch machen sollte, war eine andere Frage, aber plötzlich liefen meine Gedanken sehr präzise. Am Ende war das wohl gar kein Traum. Ich hatte ja am eigenen Leibe die Realität der Technik molekulare Telepharistik erlebt. Und so war das alles vielleicht Wirklichkeit. Wie konnte man dann aber wissen, ob sich dahinter nicht eine Falle verbarg? Die Größe spielt im Dunkeln keine Rolle. Komm endlich aus der Knete, zieh dich an und schnapp dir dein Scheckheft. Aber warum soll ich abhauen? Und wer bist du eigentlich?« fragte ich. Begann mich aber anzuziehen, nicht weil ich mich tatsächlich in dieses unvermutete Unternehmen einzulassen gedachte, sondern weil ich mich bekleidet sicherer fühlte. »Ich bin niemand. Das siehst du doch«, sagte sie. Die Stimme klang dennoch weiblich, tief und sympathisch, ein bisschen dumpf. Sie kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, woher. Auf dem Saum des zerknüllten Bettlakens sitzend, schnürte ich mir die Schuhe und fragte, »Wer hat dich denn also hergeschickt, Frau?« »Niemand.« Ich sah zu ihr auf. Sie aber fiel, ehe ich mich besinnen konnte, über mich her, umschlang mich, nicht mit den Armen, sondern dem ganzen Körper. Sie nahm mich in sich auf, und das ging ganz schnell. Eben hatte ich noch im Pullover und ohne Schlips auf der Bettkante gesessen und gespürt, dass ich den linken Schuh zu fest geschnürt hatte, und plötzlich steckte ich in diesem leeren Geschöpf, dessen Inneres mich eng umschloss, als habe mich eine Pythonschlange verschluckt. Ich kann das nicht besser beschreiben, weil ich es zum ersten Mal erlebte. Es war da drin eigentlich ganz mollig. Durch die Augenöffnungen sah ich das Zimmer. Nur bewegen konnte ich mich nicht frei, sondern musste mitmachen, wie sie wollte. Sie, oder was auch immer diesen Sendling steuerte, um mich dorthin zu kriegen, wo alles sehnlichst auf Ion Tichy wartete. Vergebens spannte ich die Muskeln an, um mich der Vogelscheuche zu widersetzen. Meine Glieder gehorchten nicht mir, sondern einem fremden Willen, der sie beugte und streckte und meine Hand die Türklinke niederdrücken ließ. Ich sträubte mich aus Leibeskräften, aber es half gar nichts. Der Flur lag menschenleer im schwachen, grünlichen Licht der Nachtbeleuchtung. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, wer hinter dieser Sache stecken mochte. Ich wollte nur aus dieser Klemme heraus, aber die Nicht-Person, die mich geschluckt hatte, ein mit mir farcierter Frankenstein, schritt ohne Eile vorwärts. Eine blödsinnigere Lage ist kaum vorstellbar. Mir fiel Gramers Ring ein, aber was konnte er mir nützen? Selbst wenn ich gewusst hätte, ob ich ihn zwischen die Zähne oder an den Fingern stecken sollte, um den rettenden Djinn herbeizurufen, ich konnte es nicht tun. Schon zeigte sich die Tür des Krankenpavillons. Dahinter, im Schatten einer alten Palme, schimmerte, ferne Lichter spiegelnd, die lackschwarze Karosserie eines großen Wagens. Von meiner mir nicht mehr willfährigen Hand angestoßen, flog die Pendeltür auf, zugleich öffnete sich die Tür zum Fond des Autos, in dem niemand saß. Jedenfalls bemerkte ich niemanden darin. Ich stieg schon ein, das heißt, ich wurde eingestiegen, denn ich leistete immer noch mit allen Kräften Widerstand. Plötzlich erkannte ich meinen Fehler. Ich durfte mich nicht wehren, denn darauf war der Lenker des Sendlings vorbereitet. Ich musste der mir aufgezwungenen Bewegung solchen Schwung geben, dass sie übers Ziel hinausschoss. Schon in die Tür des Autos gebückt, warf ich mich nach vorn, knallte hart mit dem Schädel auf, dass mir die Sinne schwanden, und öffnete die Augen.